1. Orcher wort fru her geistlich tot auf grandeur zahlreichen Verfelungen und Sünden, in denen verstrickt wort. 2. Damals orientiertet Juken den Maßstaben dieser Welten folgtet dem Herrscher, der die geistigen Markte der Luft kontrolliert. 3. Wir erlebten einst auf dies Weise, indem wir den Impulsen unserer menschlichen Natur und unseren eigenen Gedanken nachgaben. 4. Doch Gott, dessen Barmherzigkeit unermesslich ist, hat uns aufgrund seiner großen Liebe, die uns entgegenbrachte, reich beschenkt. 5. Obwohl wir durch unser Sünden innerlich tot wären, hat uns gemeinsam mit Christus lebendig gemacht, allein durch Gnade gerettet. 6. Hat uns mit Christus auferweckt und uns einen Platz in der himmlischen Welt zugewiesen, die wir mit Jesus Christus verbunden sind. 7. Auf dies Weise wollt ihr in den kommenden Zeitalten den überwältigenden Reichtum seiner Gnade und Güte demonstrieren, die uns erwiesen hat. 8. Den aus Gnade seid durch den Glauben gerettet worden, und dies ist nicht euer eigenes Verdienst, sondern ein Geschenk Gottes. 9. Es geschah nicht aufgrund von menschlichen Leistungen, damit niemand einen Grund hat, auf sein eigenen Taten stolz zu sein. 10. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus für gute Taten, die Gott bereits im Voraus für unseren Lebensweg vorbereitet hat. 11. Erinnert euch die Schalb daran, dass die von Geburten kein Juden seid, früher von den rituell besnittenen als unbesknitten bezeichnet wurdet. 12. Zu jener Zeit hat tet kein Verbindung zu Christus, wort von Bürgerrecht Israels ausgeschlossen und hat tet keinen Anteil an den gottlichen Bundnissen. 13. Jetzt aber seid durch Jesus Christus, obwohl früher fern von Gott wort, durch das Vergossene Blut Christi in sein Nahe gekommen. 14. Selbst ist unser Fried, die Trennung zwischen den Wolken aufgehoben und die feindliche Barriere zwischen uns niedergerissen hat. 15. Hat die gesetzlichen Vorschriften und Gebot außer Kraft gesetzt, aus den zwei Gruppen in sich selbst einen einzigen neuen Menschen zu schaffen. 16. Durch seinen Tod am Kreuz hat die Feindschaft bindet und beid Gruppen in einem einzigen Leib mighty Gott versent. 17. Kamen wirkendit die Botschaft des Friedens so will you, die fernwort, als auch jenen, die Gott bereits nahe standen. 18. Dank im haben wir nun bei durch denselben Geist einen freien Zugang zum Vater erhalten, ungeachtet unsere Herkunft. 19. Daher seid kein Fremden oder Gast mehr, sondern Mitbürger der Heiligen und wohlwürdig Mitglieder der Hausgemeinschaft Gottes. 20. Seid auf dem Fundament der Apostel und Propheten aufgebaut, wobei Jesus Christus selbst der entscheidende Eckstein Diocese gebaut ist. 21. Durch in Word der Gesamte Bau fest zusammengehalten und wächst kontinuierlich zu einem Heiligen Tempel Herren, der dem Herrn geweiht ist. 22. In Verbinding mit im Wordet Orcher gemeinsam zu einer Wohnung ausgebaut, in der Gott durch seinen Geist dauerhaft präsent ist.